säumigen Führen mehr Spüken Erhebe dich vollkommen Die Seelen und Welt Von schaffenden, braunenden Weben Ihr schafften mehr Bleichen Zu Hilfeder geht Zu Wolken plötzlich als begeben Ihr silbernen Wasser Was Berge daran Wer meiden, sie mögen euch leiten Im Morgen des Himmels zu Erde gespannt, weil wir, sie sollen dich reiten. In Goldglas und spätes Licht leuchtet der Nacht, ihr Sterne nicht flüchtig, ihr Haben. Ihr Freuden der Jugend, ihr Lieder erwacht, reich Brahmin, die tun eure Gaben. In dunkler Mitternacht. Ja.